Ja, ich werde oft gefragt, wie kommt man eigentlich zu so einem Job? Und da muss ich sagen, ich bedauere, dass die Linke es fertiggebracht hat, die gesamte Entwicklungspolitik für sich einzunehmen. Und da gibt es also gute Beispiele, nicht wahr, die mich immer wieder dazu führen, in solchen Vorträgen zu sagen, warum gehen wir eigentlich nicht, die jungen Leute von uns, warum gehen die nicht in die Entwicklungshilfe? Wenn ich euch sage, ich weiß, dass ich gerade angefangen bin mit einem relativ niedrigen Gehalt von 4.500 Euro und hinterher bei 11.900 Euro aufgehört habe, frage ich mich nicht mal, warum das nur Linke machen. Ja? Möglicherweise ist die Bezahlung auch der Grund dafür. Aber es wäre durchaus möglich, dass jeder, der einen Beruf gelernt hat, sich beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit oder bei den Stiftungen auch meldet und sagt, ich wäre interessiert, in die Entwicklungshilfe zu gehen. Ich habe zum Beispiel hier das mal mitgebracht. Ich selber habe eine Farm, da kann ich auch ein paar Leute gebrauchen, falls einer von euch Landwirt ist. Das kam so, ich war Leiter eines Seminars in Hamburg. Und da waren also immer 25 Afrikaner da. 11 Jahre lang, dann haben wir das eingestellt, weil und da war ich also immer wieder vor, deswegen habe ich auch vorhin nachgefragt, ich war, ob die Inder, glaube ich, waren das, nicht wahr, die hier mit euch in Verbindung sind, ob die hier bleiben oder ob die auch wieder nach Indien zurückgehen. Denn das wäre ja Entwicklungshilfe. Aber wenn wir die hier rüberholen und die bleiben hier jetzt in großen Massen, dann haben wir überhaupt nichts davon. Wir nicht und die anderen auch nicht. Höchstens, wenn wir, wie in diesem Fall, weil der Inder also ein hochgradiger IT-Experte ist. Ja. Wir sollen Leute ausbilden, und zwar meines Erachtens nicht in Deutschland, sondern sie sollen ausgebildet werden in Afrika, da gibt es genügend in Universitäten, und dann in Afrika auch tätig werden. Unter diesen 25 Leuten, die ich jedes Jahr da hatte, ich hatte auch noch ein paar Kollegen dabei, das kann man gar nicht alleine machen, die lernten 4 Monate lang Deutsch im Goethe-Institut, und die Afrikaner sind sehr, sehr begabt, was Sprachen anbelangt. Die sind leider Gottes überhaupt nicht begabt, was Mathematik und Chemie und IT und so weiter anbelangt. Aber Sprachen können sie, und zwar deswegen allein, weil in einem kleinen Land wie Togo, das ist so groß wie Schleswig-Holstein, werden über 200 Sprachen gesprochen. Und da kommt man also 30 Kilometer weiter, nicht wahr, und dann versteht man die Sprache nicht. Das heißt, die sind von Natur aus und von ihrer ganzen Lokalität aus hier gewohnt, dass sie also mehrere Sprachen sprechen. Und wenn sie dann nach Deutschland kamen, nicht wahr, dann haben die das auch ziemlich schnell gemacht. Jedenfalls war da also nach 10 Jahren, glaube ich, war da ein afrikanischer Häuptling bei. Die haben noch das Häuptlingssystem. Und zwar einer der größten Häuptlinge Afrikas, nicht wahr, der Fanti. Es gibt in Ghana nur zwei große Stämme, das sind die Ashanti. Der König ist der Ashanti-Hene und er ist der Fanti-Hene. Das war also vom zweitgrößten Stamm in Ghana. Er war nicht sehr intelligent und wir haben das natürlich auch sofort festgestellt. Er hat das Abitur, aber Abitur in Afrika zu haben, heißt überhaupt nichts. Also ich habe zum Beispiel meine Söhne aus der afrikanischen Schule rausgenommen, weil man in Afrika ein Abitur kauft. Und das wollte ich denen, man kauft auch Führerscheine und man kauft auch Meisterbriefe und man kauft vor allen Dingen auch Geburtsurkunden. Und ich mache mich hier anheischig, nicht wahr, dass ich jedem von euch eine Geburtsurkunde mitbringen kann, nicht wahr, mit der er zum Beispiel Kindergeld kriegen kann. Ne? Genau dasselbe machen die Afrikaner mit uns. Die gehen einfach, ich will das mal schildern, ich war in Kamerun. Kamerun, Hauptstadt Yaoundé. Ich fuhr nach Yaoundé hin. Das war während der Zeit, wo ich also für die katholische Kirche gearbeitet habe, und zwar als wissenschaftlicher Berater. Da kam ich dann auf den großen Postplatz, nicht wahr, von Yaoundé. Und da sitzen vielleicht so 10 Leute an der Schreibmaschine, uraltes Ding, und hacken da Zeugnisse drauf. Die hatten richtige Originalzeugnisse, also von der Bundesrepublik. Diplome und Abiturzeugnisse. Da brauchte man nur noch die Zensuren einzusetzen, nicht wahr? Die Unterschrift machten danach und den Stempel hatten die. Ne? Also, wieso die Deutschen immer nur auf den Stempel gucken, da frage ich mich so, wirklich. Das ist doch kein Satz, Herr. Ja, ich meine, das ist das Einzige, was die brauchen. Ich meine, ein Zeugnis kann man heutzutage scannen. Ja? Und dann machst du ein schönes Zeugnis, setzt deine eigene Zäsur da ein und dann hast du ein Abitur. Ja? Und damit kommen die nach Deutschland rüber und werden auch sofort von jeder Universität genommen. Also jedenfalls, er war auch in Hamburg, an der Universität von Hamburg. Und da hatte ich ein Seminar zu leiten, ich glaube, für afrikanische Erwachsene. Er war zu blöde, unserem Kurs zu folgen, obwohl er der große Chief persönlich war. Und wir wollten ihn eigentlich rausschmeißen. Also ich würze meinen Vortrag immer so mit solchen Geschichten, aber die sind alle wahr, weil ich ja schließlich auch über 20 Jahre war. Dann haben die anderen Afrikaner uns gesagt, Herr Kebelo, Sie können den nicht rausschmeißen. Ja? Der kommt nach Hause und macht diplomatische Schwierigkeiten. Der geht sofort zur Botschaft hin und schwärzt sie an, oder das liegt nicht an mir, ich bin der größte Häuptling der Twanti, ja? Und ich habe also 250 Zauberer und Häuptlinge unter mir, und der Kebelo ist ein ganz großes Arschloch sozusagen, ja? Dass er mir das Zeug jetzt nicht gegeben hat. Dann habe ich ihm gesagt, okay, die einzige Möglichkeit ist, du setzt dich dahin, und dann haben wir ihm auch geholfen. Er hat dann hinterher nicht mit einer Zensur bestanden, sondern er kriegt also nur das Diplom, da steht dann, er hat bestanden. Ja? Und mehr wollte er auch gar nicht, war ganz stolz. Ist nach Hause gegangen, nach Ghana. Und dann ergab es sich, dass wir eigentlich ein großes internationales Erwachsenenbildungszentrum bauen wollten in Addis Abeba. Da gab es aber gerade eine Revolution, und das wird hier auch nicht gesagt, der Haile Selassie, der Kaiser von Äthiopien, wurde erstickt von seiner eigenen Leibgarde. Und dann brach natürlich eine Revolution aus, wie immer in Afrika, wenn es also gerade wirtschaftlich runtergeht. Und dann haben wir gesagt, nee, also in so einer Situation kann man kein internationales Erwachsenenbildungszentrum bauen. Also gehen wir in ein anderes Land, da bot sich Ghana an. Ghana hat also seit 1890 Oberschulen und hat Universitäten. Sind wir da hingegangen, nicht wahr? Und dann kam es dazu, nicht wahr, dass ich das aufbaute, und dann kam es natürlich in die Zeitungen rein. Er kam an, er ist ja auch König, ich war da, Asante Hene, Hene heißt der König, und hat mich eingeladen, da in seine Stadt zu kommen. Das ist die Stadt Takoradi, die liegt im Westen von Ghana. Und als ich da ankam, also nichts ahnend, ich hatte meine Familie dabei, die hatte mich immer dabei. Wir sind so 450 Kilometer in das Landesinnere gefahren, kam auch Urwald dazwischen und so weiter. Und dann erwarteten mich so etwa 2000 Leute. Und er machte mich zu einem der drei weißen Chiefs von ganz Afrika. Aus Dankbarkeit dafür, dass ich das Diplom geliehen habe. Und schenkte mir, deswegen zeige ich euch das jetzt, schenkte mir eine Farm von 12.000 Hektar. 12.000 Hektar. 12.000 Hektar, die ist so groß wie die Stadt hier. Ja, und dann habe ich da 40 Familien drauf angesetzt. Ich habe einen Traktor gekauft, der war natürlich auch sofort kaputt. Ich habe Sägen gekauft, die waren auch sofort kaputt oder haben sie verkauft. Also dass ich mir gesagt habe, ich glaube, was willst du eigentlich mit dieser Farm? Aber das wurde afrikanisch gelöst. Also ich nämlich nach etwa 14 Tagen wiederkam, da war die Farm mitsamt dem wunderbaren Teakholz und so weiter, was da drauf war, abgebrannt. 12.000 Hektar abgebrannt, und die waren noch stolz darauf, und haben mir dann also die Farm übergeben. So, und da habe ich ein großes Farmhaus drauf. Und was auch typisch ist für diejenigen, die nach Deutschland kommen, die haben natürlich die schönsten Zeugnisse, aber unterschreiben müssen sie so. Ja? Hast du mal gesehen? Also das ist, er hat noch selber unterschrieben, aber die anderen, die haben alle ihren Fingerprint darunter gemacht, und das ist die königliche Familie. Und das ist die Urkunde, dass ich diese Farm habe. Und so geht es immer wieder in Afrika, und wir fallen immer wieder darauf hinein. Und deswegen habe ich auch gesagt, also dieses Seminar, was wir da gemacht haben, das wollen wir mal sofort einstellen. Und wir geben dann nicht etwa Geld an afrikanische Universitäten, das würden sie natürlich auch sofort in der Tasche stecken, sondern wir schicken Leute darüber, die andere, also nach dem Prinzip der Multiplikation, ich unterrichte 10, 20, 30 afrikanische Oberlehrer oder Lehrer von Oberschulen, nicht wahr? Und die unterrichten dann wieder 200, 300, nicht? Bei Multiplikation. Und das klappte dann auch eigentlich sehr gut. Aber in dem Augenblick, wo Sie einem Afrikaner, ich habe das noch nicht gesagt, aber ich habe Kulturanthropologie studiert. Und wenn Sie einem Afrikaner Geld geben, dann passiert zunächst mal Folgendes, nicht wahr? Er ist dieses Tauschmittel, Geld, da er ja immer Ziegen gegen Schafe tauscht, nicht gewohnt. Ne? Oder kann er nichts mit anfangen irgendwie. Und was macht er dann, nicht wahr? Er sieht natürlich, dass die Weißen mit dem Geld eine ganze Menge machen. In Indien ist es so, nicht wahr, da, um die Inder zu bewegen, 1500 Mark dahin zu legen, die Euro, um nach Deutschland zu kommen. Da zeigt man ihnen Filme, dass die Deutschen nämlich eigentlich gar nicht arbeiten, sondern die gehen mit einer kleinen Karte an eine Maschine, packen die da rein, nicht wahr, und schon kommen da 200, 300 Euro raus. Und so ist das natürlich auch mit den Indern, wenn die da rüber gehen. Hier so eine kleine Karte kann ich euch mitbringen, nicht wahr, zack, fahren die nach Deutschland und bezahlen dann 1500 Euro. Und ich werde auch oft gefragt, was meine tiefsten Erlebnisse in Afrika gewesen sind. Das sind nicht etwa die zwei tödlichen Krankheiten, die ich gehabt habe. Und auch nicht die Revolution, in denen in unser Haus geschossen wurde. Aber wir hatten so einen Raum mit diesen, und der war ganz zu, also nur mit so ein paar Löchern für die Luft. Und außenrum waren Schlafzimmer, Wohnzimmer und so weiter. Die konnten wir beschießen, wie sie wollten. Wir waren immer in diesem Raum und aßen da gerade. Also jedenfalls ist es nicht so ganz ungefährlich. Und die beiden Krankheiten, die ich gehabt habe, das war die Schistosomiasis, das ist die Bilharziose von einem deutschen Arzt, der ist Bilharz, erkannt. Und die bilden sich in langsam fließenden Gewässern, die Ghana eigentlich gar nicht hatte. Also ich spreche jetzt von Ghana im Wesentlichen, weil ich da im Jahre 1975 hingegangen bin. Ich hatte gerade mein Diplom in Politologie gemacht in Berlin. Kulturanthropologie habe ich hinterher noch studiert und ja, dann kam ich dann nach Ghana hin. Und dann die eine der ersten tiefen Eindrücke, die ich hatte, ging zur Botschaft, um mich vorzustellen. Und es standen da also kilometerlange Schlangen von Asylbewerbern vor den deutschen Botschaften. Ja? Und das war eigentlich das tiefste Erlebnis, was ich immer gehabt habe. Die stehen unter den Augen der ghanaischen oder sprich afrikanischen Polizei. Das hat überhaupt nichts mit einer Verfolgungssituation zu tun. Ich würde auch sagen, dass nicht etwa die 80%, die man uns vorgeigt, ich war so, dafür zuständig sind, sondern dass da fast 100% Wirtschaftsflüchtlinge herkommen. Ja? Und die standen da unter den Augen der ghanaischen Polizei, die guckten einen eigentlich nur, ob da nicht irgendetwas passierte mit der deutschen Botschaft. Und die deutsche Botschaft war in der furchtbaren Lage, da wir ja als Deutsche auch ohne weiteres nach dem Abkommen zwischen den beiden Ländern nach Ghana kommen können, da müssen natürlich auch demzufolge sämtliche Ghanaer nach Deutschland kommen können. Ja? Und das machen die auch. Ja? So, und dann fragt man sich natürlich, was machen die Deutschen dagegen? Der Botschafter hat mich auch kommen lassen mit ein paar anderen Experten und hat gesagt, was? Ja, habe ich gesagt, also verlangen Sie doch einfach einen Rückfahrschein. Ja? Oh, hat er gesagt, das wäre eine prima Idee. Und am nächsten Tage war die kilometerlange Schlange weg. Das dauerte aber nur vielleicht eine Woche oder so. Dann hatten die aus ihren ganzen Familien, die haben ja andere Familien als wir, die haben also die Großfamilie. Die Großfamilie hat gesammelt. Da kriegte der 1500 Mark damals. Und mit den 1500 Mark konnte er sich ein Ticket kaufen hin und zurück. Ja? Und das hatte die Großfamilie gesammelt. Aber unter welchen Bedingungen? Die Großfamilie sammelt dieses Geld, damit er sie nachkommen lässt. Und da kann man sich auch vorstellen, welches Schneeballsystem da in Gang gesetzt wird und wie viele Kameraden aus Afrika, Asien, Südamerika wir noch hier erwarten können. Die EU, das ist vielleicht noch nicht bekannt, die EU hat den festen Entschluss gefasst, 50 Millionen Afrikaner nach Europa zu lassen. Das ist also fest, ist kein Gerücht. 50 Millionen. Dann könnt ihr euch vorstellen, was hier los ist. Und ich werde auch oft gefragt, ich weiß, was kann man dagegen tun? Wir können praktisch, also wenn unsere Politiker uns kaputt machen wollen, Schönhuber hat mal gesagt, die lassen wir deswegen hier rein, damit das deutsche Volk ausgetauscht wird. Ja? Und wenn wir es nun ausgetauscht haben, dann gibt es für uns eigentlich nur noch eine einzige Möglichkeit, nämlich die des Aufstandes. Und dieser Aufstand wird also nicht von den Deutschen kommen. Da bin ich also fest von überzeugt. Man hat damals, als der Morgenthau-Plan nicht durchsetzbar war, die Weltmeinung war dagegen und vor allen Dingen also Russland, dieser Antagonismus, Russland, USA ließ das auch nicht zu. Die brauchten ja ein Land, auf dem das Kriegsgeschehen stattfinden sollte. Das war natürlich Deutschland. Und deswegen konnten sie das auch nicht ganz kaputt machen. Nicht wahr? Und da hat man gesagt, oder haben einige der Initiatoren des Touren, des Marshall, und habe auch Kaufmannplan und so weiter, Marshallplans gesagt, dann lassen wir doch einfach sie fett und dick und gefräßig werden. Das killt sie ganz genauso, als wenn wir sie alle kastrieren würden. Und das stimmt auch. Das ist im Augenblick also bereits der Fall. Ich bin in dieser Muckibude, sage ich immer, da sind junge Leute, die haben keinen Job. Ja? Jetzt gebe ich denen einen Job. Ich meine, also in meinem Rahmen. Ich stelle da zwei Putzfrauen von denen ein und dann brauche ich einen Gärtner, dann brauche ich manchmal einen Schreiner und so weiter und gebe denen auch ordentlich Geld dafür. 10 Euro, 12 Euro kriegen sie dafür. Und das ist, wenn ich mir heute die durchschnittlichen Löhne ansehe, die heute gerade wieder im Radio gewesen sind, die unter 10 Euro. Und davon müssen sie noch Steuern bezahlen. Ja? So, und dann sage ich denen, ich werde, kommt am Morgen um 6 Uhr oder so, abends, kommen nicht. Die kommen einfach nicht. Ja? Also entweder sind sie nicht daran interessiert oder sie sind schon so kaputt gemacht worden durch unser System, was sie arbeitslos werden lässt, vielleicht mit Absicht, und was sie auch in der Schule aufmüpfig werden lässt. Ich habe Filme gesehen, ich war, was die sitzen, ein, zwei Araber, was die zu der deutschen Lehrerin sagen, der hätten sie uns erschlagen. Ja? Aber das wird alles zugedeckt. Jetzt ist wieder ein 16-jähriges Mädchen vor kurzem von zwei Türken vergewaltigt worden, nicht wahr? Und mit allen Brutalitäten, die man dabei entwickeln kann, wenn man Verbrecher ist. Und der Richter lässt die frei. Wie kann so etwas kommen? Ja? In Amerika sitzt sie also mindestens 2 Jahre. In Indien wollen sie sich jetzt aufhängen, ich glaube auch nicht daran, weil das teilweise Söhne von reichen Familien sind, die auch großen Einfluss haben. Das heißt also, es wird nichts geschehen. Und die können hier machen, die können uns abzocken und zusammenschlagen, was wir wollen. Nichts, da wird nichts geschehen. Und deswegen glaube ich, wie ich das einmal erlebt habe, ich habe mal einen Vortrag gehalten auf dem Altonaer Platz in Köln mit dem Manfred Ruß zusammen. Das ist zwar nicht unser Genre, der ist von der Pro-Gruppe, aber er ist zumindest ein kluger Mann. Und ich habe eine halbe Stunde gesprochen und er hat eine halbe Stunde gesprochen. Und dann passiert dann Folgendes, es waren keine Türken und es waren keine Ausländer, die uns entgegenstanden, sondern es waren brüllende 500, 600 Deutsche. Ja? Und um uns herum war ein Cordon, wir waren vielleicht noch 40 Leute, ein paar Kameraden dabei, die auch ziemlich stämmig waren. Und um uns herum waren dann also vielleicht 250 Polizisten. Und dann sah ich und hörte, wie die so einen Keil bildeten und schlugen auf die Polizisten ein. Und dann sagte der Polizeileutnant da kurz und knapp einen Befehl, nicht wahr? Und dann zogen die ihre Knüppel und knallten da unheimlich drauf. Aber das ist nur eine Situation, wo sie dann selbst angegriffen worden sind. Wenn sie den Befehl haben, Deeskalation, machen die auch nichts. Ja? Und deswegen meine ich, es kommt von solchen Ländern wie Polen wahrscheinlich. Also ich hatte mich zu dieser Veranstaltung auf dem Altonaer Platz in Köln mit einem Taxifahrer bringen lassen. Das war in Polen. Und er hatte gesagt, gehen Sie auch zu der Veranstaltung. Das war gegen eine riesige Moschee, die da gebaut wurde. Da habe ich gesagt, ja. Da sagte er, wenn das in Polen passiert, ja, dann schütten wir da tonnenweise Schweineblut drüber und dann ist Feierabend mit der Moschee für die nächsten 150 Jahre. Ja. Und das wird mal irgendwann kommen, dann kommen sie natürlich mit kleinen Moscheen, die nicht von den anderen Häusern unterschieden werden können. Und dann kommt eine große Moschee und finanziert von Saudi-Arabien und wie nicht was. Und dann ist die Moschee da und dann stehen die Polen auf, das sage ich euch. Woher das kommt, ist mir im Grunde genommen auch egal. Die Polen sind mir nicht die allerliebsten, sagen wir mal. Aber ist leider Gottes auch sozialpsychologisch so, dass die engsten Nachbarn sind normalerweise, wenn es sich um Nationen handelt, nicht die engsten Freunde. Wir können also die Franzosen oder die Holländer oder die Dänen und die Polen und so weiter teilweise spinnefein. Ja? Ich hatte in Frankreich einen Sprachkurs. Da waren Schweizer da und wir hatten zusammen mal so ein Doppelzimmer. Da habe ich gesagt, warum mögt ihr uns eigentlich nicht? Da hat er den wahren Satz gesprochen, weil wir uns zu ähnlich sind. Das gibt es auch. Ja? Wir sind uns nicht deckungsgleich, aber wir sind uns ähnlich und wir bauen diese Ähnlichkeiten also sofort ins Unermessliche und haben dann auf einmal den Skandal zwischen den Holländern. Wenn Holland gegen Deutschland spielt, Fußball, ist das richtig Krieg. Ne? Naja gut, also jedenfalls, wie kommt man dazu? Ich war einer der wenigen, die sich dafür interessierten. Ich sprach auch beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit wird gefragt, welche Sprachen sprechen Sie außer Englisch und Französisch? Da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Aber da sagt man einfach Portugiesisch. Geprüft wird er nicht. Ja? Deutschland wird nichts mehr geprüft. Und ich habe da gesagt, also Spanisch. Ich habe auch mal 4-Wochen-Kurs mitgemacht und eine Schallplatte gekauft. Und dann haben sie mich genommen. Ja? Und dann habe ich mich also da, naja, ich meine, ich habe es natürlich auch hinterher studiert, muss man sagen. Und dann übernahm ich das Seminar an der Universität in Hamburg. Das wurde dann hinterher in die, das ist ein Jagdschloss der Hohenzollern verlegt, das Jagdschloss Göhrde. Und da waren die unter sich, allerdings auch mit deutschen Gruppen. Und wir mussten höllisch aufpassen, weil die Afrikaner äußerst fruchtbar sind und sich natürlich sofort auf die deutschen Mädchen schmissen. Und die waren auch teilweise gar nicht abgeneigt, aber ich habe da sofort einen Vortrag gehalten, dass 10% aller Afrikaner, die immer zu uns kamen, ich war jedes Jahr, erst 4 Monate Deutsch lernen, ich war dann also 8 Monate bei uns, dass 10% davon SIF hatten. Ja? Und dann fing das an mit 1, 2, 3, 4, 5% AIDS. Und dann habe ich den Kurs, also war ich allerdings schon Abteilungsleiter in Bonn, habe den Kurs sofort eingestellt. 5% AIDS und 10% SIF? Wie kann man solche Leute hier reinlassen? Ja? Aber da gehen sofort die Türken auf die Grünen auf die Barrikaden, da sind da auch Menschen und so weiter. Das hat mal in Finnland einen Fall gegeben, da hat ein amerikanischer Neger 100 Finnen mit AIDS angesteckt. Wobei man sagen kann, das ist vielleicht auch deren Schuld. War ich 5 Jahre da in diesem Zentrum und dann fragte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, hätten Sie Lust, in Somalia ein Zentrum aufzubauen, also ein nationales Erwachsenenbildungszentrum? Ich sagte, ja gut, denn das ist eine der großen Voraussetzungen, weil die Erwachsenen, etwa 40% der Gesellschaft, die sind sehr, sehr junge Gesellschaften, die können natürlich nicht lesen und schreiben. Und wenn sie in eine Familie hineingeboren werden, wo der Vater nicht und die Mutter nicht schreiben und lesen und rechnen kann, dann lernen sie es auch nicht. Ja? Und deswegen war unser Ansatz nicht für eine Erwachsenenbildung. Ja, dann habe ich das Zentrum da aufgebaut. Ich war am allerersten Tage, wo ich mich da beim Generaldirektor des Erziehungsministeriums einfand und mich vorstellte, hat er den klassischen Satz gesagt, ich war also, er böte mir 1 Kilo Gold, wenn er das Zentrum bauen könnte. Das habe ich natürlich erstmal abgelehnt in meiner Verlegenheit und in meiner Naivität. Nach 20 Jahren Afrika hätte ich es ihm gegeben. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde oft gefragt, warum machst du das überhaupt? Da sage ich hinterher, so nach so vielen Jahren Abstand, nur wegen des Geldes. 11.900 Euro habe ich verdient. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder von euch das auch tun könnte, aber man fängt an mit 3.000 Euro. Ja? Und das ist für manche sehr, sehr viel Geld. Ja, da muss man allerdings dann einen Beruf haben. Ja? So, und dann sind wir 2 Jahre in Somalia gewesen. Dann erhob sich natürlich auch die Frage, soll ich meine Kinder mitnehmen? Ja, ich hatte 2 Söhne, die damals 5 und 6 Jahre alt waren. Die waren glücklicherweise noch nicht in der Schule, denn das ist schwierig. Man weiß heute, dass man zum Beispiel, wenn Sie jetzt in einer deutschen Grundschule rechnen lernen, dann können Sie das nicht in Englisch tun. Sie können nur in einer Sprache rechnen. Das haben mir also viele Mathematiker und Chemiker und so auch bestätigt. Der Rechenprozess geht in der Muttersprache vor sich. Selbst Einstein hat im Augenblick des Todes hat er noch irgendwie Deutsch gesprochen, aber die Krankenschwester hat das also nicht mitgebracht. Er war ja in Deutschland geboren. Ja, ja, 2 Jahre Somalia. Meine Kinder waren in einer Klosterschule. Die Italiener hatten die aufgezogen. Also in eine somalische Schule kann man die nicht schicken. Das ist vollkommen unmöglich. Ja. Die kommen einfach des Morgens, wann sie wollen. Die feiern auch die ganze Nacht durch. Ich habe da in einem eingeborenen Viertel gewohnt. Hat ein schönes Häuschen, aber man kann überhaupt nicht schlafen, weil die ganze Nacht da immer machen, tanzen Und das können sie auch prima, nicht wahr? Also außer warten, tanzen, Skulpturen, Malereien, singen. Ist nichts. Ja? Mit Rechnen, Mathematik und so weiter brauchen wir gar nicht ganz anzufangen. Deswegen können sie da auch keine europäischen Kinder reinbringen. Ja? Meine Kinder waren also Rassisten im ersten Tage, als die in der Schule waren. Haben sie gesagt, die Somalen sind doof. Ja, ich sage, wieso? Ja, die können nicht rechnen, nicht lesen, nicht schreiben, die können nur Krach machen. Ja, genau. Und dann haben die Schwestern, das waren so strenge katholische Schwestern, Ordensschwestern, die haben das morgens um 7 Uhr, man fängt ja sehr früh an, immer wegen der Hitze, 7 Uhr machten die die Tür zu und dann blieben die ganzen Somalen draußen. Man konnte ja also auch nicht sagen, ich war die Somalen kommen ja nicht in die Schule rein. Ja, denn das wäre ja sofort Rassismus. Ne? Also die blieben alle draußen und das machte denen aber überhaupt nichts. Denn wenn ein Afrikaner auch etwas kann, wie ich schon sagte, ist das Warten. Der ist ein Zug, der kommt bis morgens um 8 Uhr, soll dann weiterfahren nach Takoradi und dann geht die Durchsage, der hat 24 Stunden Verspätung. Das löst allgemeine Heiterkeit aus. Also nicht etwa hier ein Schreiben, also an die Deutschen Bahn oder so AG. Nichts, nein, nein, die machen da sofort Feuerchen, holen ihre Trommel raus und dann gibt es also richtig Gib ihm. Und das dauert dann 24 Stunden, dann finden die sich ein, dann kommt da vielleicht irgendwie mal zu und bringt ihn nach Takoradi. Ja? Also ist eine ganz andere Welt. Und ich habe dann hinterher, als ich aus der Entwicklungshilfe rausgeschmissen worden ist, das gebe ich auch noch zu Protokoll hier. Ich habe nämlich einen Bürgermeister geschlagen, also einen Botschafter geschlagen. Aber du bist vorgeschlagen, geschlagen. Richtig geschlagen, ja. Half mir auch mein Judo dazu. Die hatten nämlich einen kleinen Jungen getötet. Der wird zusammengeschlagen. So lange, bis er nichts mehr sagt. Ja? Und ich will das vorausgreifen, das steht auch in meinem Buch. Dann ist mein Untergebener, sage ich jetzt mal, so keck. Das hatte eine rechtliche Konsequenz. Also mein Freund und Untergebener, der Willi Meier, der war auch Dozent bei mir, der ist da runtergelaufen, der konnte das nicht mehr anhören, dass mein Kind also 4 Stunden lang schlägt, mit mehreren Mann und dann mit Knüppeln, ja, ist er da runtergelaufen und hat gesagt, hört auf, das Kind zu schlagen. Da haben sich ihre dicken Keulen genommen, da haben den zusammengeschlagen. Dann habe ich meinen Dobermann genommen, nicht wahr, und eine Pistole, bin da runtergegangen, habe ihn da rausgeholt. Der Erste, der mir entgegenkam, war so ein großer Mann. War leider der Botschafter, den habe ich die Pistole so über die Nase gehauen. Er brach die Nase. Und dann liefen die anderen auch weg, als ich den ersten Schuss abgab in der Luft. Und dann habe ich den Willi Meier genommen und habe ihn mein Haus wieder. Auf Seite 406 zu lesen, das war in meinem Buch. Ja, und dann flog ich aus der Entwicklungshilfe raus. Und dann bin ich angefangen, in Frankreich zu studieren, und zwar in Montpellier. Und habe da meinen Magister der Kulturanthropologie. Und das hat mir hinterher ganz gut geholfen. Ich habe dann noch mal einmal 1 oder 2 Jahre für Miserio, dann für Adveniat, für die Caritas und so weiter gewesen bin. Dann in Afrika gewesen bin und dann habe ich dann noch in Südamerika gearbeitet. Also ich habe insgesamt 20 Jahre in Afrika, 2 Jahre in Asien und ein halbes Jahr in Südamerika gearbeitet. Und ich muss sagen, abgesehen von unseren schweren Krankheiten, die wir da gehabt haben wir ein tolles Leben gehabt. Nur leider Gottes ist meine Frau an einer dieser Tropenkrankheiten gerade gestorben. Das ist die Schistosomiasis, das sind winzige kleine Würmchen, die schwimmen im Wasser herum. Und dann, wenn die Gewässer gestaut werden, beispielsweise durch einen Damm, dann werden die richtig frisch. Nicht wahr? Das ist eine Metamorphose. Die gehen in Schnecken hinein und die Schnecken gebären wieder kleine Würmchen und die Würmchen fressen sich durch ihre Beine. Also hier ist die dünnste Stelle des menschlichen Körpers. Da beißen auch die Mücken und da bohren die sich rein. Nicht wahr? Und so dämlich wie die sind, gehen die sofort in eine Blase rein und fressen die kaputt. Ja? Und das wurde bei meiner Frau sehr spät erkannt. Sie wurde zwar noch geheilt durch Praxiquantel, das hatte Merx Darmstadt und Bayer Leverkusen da gerade entdeckt. Wir waren auch 3 Mal 3 Wochen im Bernhard-Nock-Institut in Hamburg. Aber bei ihr war also die Blase schon beschädigt, nicht wahr? Und hat dann hinterher Krebs gegeben, daran ist jetzt also vor 2 Monaten gestorben. Ja, man muss irgendwie da durch und ich gehe auch jetzt nicht mehr nach Afrika hin. Die andere Krankheit war eben die Malaria tropica. Die hatte ich in Kamerun bekommen übrigens. und war da in einer Missionsstation. Ich arbeitete ja für die katholische Kirche da 3 Jahre lang. Musste mich immer bei dem Bischof melden. Wenn ich in einem anderen Land war, musste ich mich sofort beim Staatspräsidenten melden. Gibt es noch Bilder von Mauritius. Da war ich mit einem Kapitänleutnant, und ich musste erst mal zum Staatspräsidenten. Honneur machen, ein bisschen quatschen und so. Und dann kann man erst seine Arbeit machen. Und das war in Ghana der Vizepräsident der Universität. Der Präsident ist in ganz Afrika immer der Staatspräsident. Und der Vizepräsident ist dann also ein Professor. Und ich war Dozent an der Universität von Legon, Ghana, und habe da einen Kurs aufgezogen. Ich war über Erwachsenenbildung. Und das hat dann also hinterher auch 6 oder 7 Jahre lang hingehauen. So, jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf die Entwicklungspolitik über. Wir sind von dem Ansatz gefolgt, dass das wesentlichste Bildungsinstrument überhaupt in der Entwicklungshilfe die Bildung selbst ist. Die Kinderbildung, die Erziehung erstmal und dann die Bildung der Erwachsenen. Denn wenn ein Volk nicht lesen, schreiben und rechnen kann, dann können sie damit überhaupt nichts anfangen. Und das ist in Afrika leider immer noch der Fall. Entgegen allen Darstellungen der UNESCO gibt es in Afrika 80% immer noch der Analphabeten, die nicht lesen und schreiben. Und die UNESCO arbeitet dann folgendermaßen, ich habe das ja auch gemacht, ich war 12-Wochen-Kurs, dann konnten die so ein bisschen schreiben, ja. Und dann hatten sie aber keine Bücher und keine Hefte und so etwas und auch keine Kreide zum Schreiben oder Kugelschreiber oder so etwas, dann fallen die wieder zurück in die Analphabetentum. Aber gezählt werden natürlich immer diejenigen, die 20%, die lesen und schreiben konnten, da war die Elite, und dann hinterher nicht mal diejenigen, die das Schreiben gelernt haben durch die UNESCO oder durch die dämlichen Deutschen, und das wird dann addiert und kommt hinterher 100% raus, aber ist alles Quatsch, nicht? Ich werde Ihnen also euch von diesem Quatsch gleich noch einiges erzählen. Also gehen wir mal in das Zahlenwerk hinein, damit ihr auch ein bisschen davon reicht. Ich habe mal mein Buch mitgenommen, das kann ich auch mal rumgehen lassen. Es steht auch Stellungnahmen drin, die nicht von meiner Seite waren. Dieses Buch hatte eine besondere Geschichte, es ist 460 Seiten stark, und ich habe es also auf den Boden meiner eigenen Erfahrungen geschrieben. Und dann kam zunächst mal eine wütende Philippika der FAZ, ein arrogantes Buch. Und ich kannte den Markt noch nicht, ich wusste nicht, wie das lief. So, ich wollte mich da gleich einhängen und so weiter. Hat mir aber der Ullstein Verlag, der sich hinterher aufgeteilt hat in Lange Müller Herbig und noch verschiedene andere, der hat mich angerufen, sind Sie verrückt? Ja? Eine vernichtende Kritik. Die bringt uns, das waren 10.000 Exemplare gedruckt, die bringt uns sofort 2.000 Exemplare, denken Sie eine. Ja? Also eine lobende Kritik, wenn Sie Günter Grass sind, natürlich auch, aber vernichtende Kritiken sind wunderbar, das war auch eine Frankfurter Buchmesse und so weiter. Und dann geschah etwas sehr Interessantes. Nach genau einem Jahr waren die 10.000 Exemplare weg. Aber nicht verkauft. Sondern da ist auch ein Buch noch dabei, da steht der Stempel noch drin. Ist da der Stempel drin vom gleich ganz im Anfang, auf der ersten Seite, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit? Kann ich gleich noch sagen, ich habe das andere Buch da. Ja, ja, ja. Ja, also hier steht noch Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die haben dann aufgekauft. Ja? Also gefährliche Bücher werden aufgekauft, da sitzen sie vom Markt und. Ich habe den Verlag angerufen, ich sage, wollen wir das nicht noch normal machen? Nein, dafür, dann müssen Sie uns also einen Druckkostenzuschuss von 20.000 Euro geben. Und das Interessanteste ist jetzt noch dabei, normalerweise sind ja die Bücher, die vergriffen werden oder auf dem, wie nennt man, auf dem Ramschmarkt sind oder so, ist hier nicht der Fall. Die werden ja billiger. Also es kam mit 19,80 Euro auf den Markt. Und jetzt könnt ihr nachgucken im Internet, ich war jetzt bei 29,80. Ich bin in der Abteilungsleiterkonferenz gewesen von Miserio, und da lief das dann, also montags morgens ging das wieder los, da lief das an, waren so 20 Abteilungsleiter da, und der große Prälat, und da wurde immer gesagt, welche Bilder nehmen wir für unsere Plakate? Und dann wurden immer die Bilder gesichtet, dann immer weggeschmissen und so weiter. Der lacht ja, der ist ja viel zu fett und so weiter. Also es musste ein Kind sein, weil er mager war und heult. Ja. Und wenn das der Fall war, nicht wahr, dann konnte man das Bild nehmen, um die Leute das so anzuspornen, nicht wahr, Geld zu geben. So wickelt sich dieser Markt ab und wir müssen uns davon lösen. Nicht wahr. Ich gebe nichts mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die können noch so arm sein und noch so werden unsere Türen pochen. Ich sehe immer die Millionen deutscher Kinder, die hinter uns stehen, ja, die eines Tages von denen vielleicht überrannt werden, nicht intelligenzmäßig, sondern weil sie uns schon angedroht haben, nicht wahr? Sie wollten unsere Kirchen sowieso, die wehren sich ja auch gar nicht mehr. Ja, ich habe eine riesen Korrespondenz mit der Deutschen Bischofskonferenz gehabt. Die haben gesagt, ja, wir müssen uns auf das Grundgesetz stellen, auf den Boden des Grundgesetzes. Ich sage, da können Sie lange drauf stehen. Also wenn Jesus Christus das gemacht hätte, nicht wahr, sich auf das römische Gesetz oder das jüdische Gesetz zu stellen, dann hätten sie ihn vielleicht also nicht gekreuzigt. Aber er hat es getan, er hat sich dagegen gestellt. Und wir müssen uns auch dagegen stellen. Ja? Und wie gesagt, also meine Theorie ist, das wird von außen kommen, nicht von den Deutschen. Ja, dann lassen Sie mich mal für die Entwicklungshilfe nur so ein paar theoretische Dinge, das dauert nicht lange, weil Sie das vielleicht auch nicht so sehr interessiert. Also es gab eine Zeit, die liegt so etwa 1949, Präsident Truman, da hat er das sogenannte Punkt 4-Programm angesteuert und hat die Afrikaner, Asiaten und Südamerika versucht, durch Geld an sich zu bringen. Das heißt, das war also eine politische Motivation und keine Mitleidsmotivation. Die Mitleidsmotivation übernehmen dann die Kirchen. Da die Kirchen sich aber auch gegen das Deutschtum gestellt haben, bin ich ausgetreten. Und jetzt ergab sich folgende Situation, ich mische das alles mal so ein bisschen in meinen eigenen Geschichten. Meine Frau starb vor 2 Monaten und wir waren natürlich aus der Kirche ausgetreten, weil ich gesehen habe, dass über meinen Schreibtisch gingen Summen von mehreren Millionen Mark war das damals noch, an sozialistische, militärische Widerstandsvereinigungen in Südafrika und Namibia. Ja. Und da habe ich gesagt, also mit meinen Steuern nicht mehr. Und habe dagegen gesprochen, haben sie mich auch rausgeschmissen. Nach 3 Jahren. Allerdings haben sie den Vertrag noch auslaufen lassen. Nur, ich kriegte die nicht unter die Erde. Weil, als ich dann zum Priester ging, zum katholischen Pfarrer, hat er gesagt, ja, ich sehe da gerade im Computer, Sie sind ja aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich sage, ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil Sie militärische Widerstandsorganisationen im Wettlauf mit der evangelischen Kirche ja, finanziert haben und mal mit zig Millionen Euro. Hat er nichts mehr gesagt, hat gesagt, ich kann Ihre Frau nicht beerdigen. Die Afrikaner haben ja sicherlich also ihre Kultur, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Zivilisation ist schon wieder etwas anderes. Man nennt die Zivilisation eine technische Kultur. Aber sie haben eigentlich nur Kultur. Und die Entwicklung setzt natürlich Zivilisation voraus und nicht nur Kultur. Sie setzt gesellschaftliche Transformation voraus. Entschuldigung. Gesellschaftliche Transformation. Das heißt, die Gesellschaften müssen verändert werden, müssen dynamisiert werden. Und das geht in Afrika trotz aller Bemühungen seit 1949 bei dem Punkt 4-Programm von Präsident Truman nicht. Und da fragt sich natürlich, also was man mit der Entwicklungshilfe überhaupt noch erreichen kann. Wenn wir in 40 Jahren nicht erreicht haben, dass wir sie dynamisieren, dann wäre es besser gewesen, wir hätten da gar nichts gemacht. Dann hätten die jedenfalls, ich habe das ja in unserem Koch immer gemerkt, wir lebten da ja nicht schlecht. Ich hatte einen Tennisplatz in unserem Grundstück und dann hatte ich einen Koch, 2 Mädchen für den Koch, die da dauernd schwängerte. Will ich auch noch gleich was zu sagen? Dann hatte ich einen Nachtwächter, einen Tagwächter, ja, und einen Fahrer. So, und wenn die jetzt ankamen und ich hatte die bezahlt, da habe ich denen also unvorsichtigerweise 30 Mark im Monat gegeben. Da kommt sofort die Botschaft an. Herr Kevelo, wir sind alle ganz aufgeregt. Was haben Sie da gemacht? Sind Sie verrückt geworden? 30 Mark im Monat zu bezahlen? Die bezahlten nur 20. 20 Mark im ganzen Monat für eine qualifizierte Kraft. Das war ein Lehrer. Ja. Und da sehen Sie schon nicht mal, dass wir so nicht weiterkommen. Ich, mein Ansatzpunkt war ja, wir können sie nicht dynamisieren. Und dann hatte der Koch, den wir da hatten in unserem Haus, der machte Frühstück, indem er die Eier von dem Hühnern, die er auf dem Grundstück hatte. Dann hat er eine Mango oder sich aus dem Baum. Es gibt diese Papaya, ich weiß nicht, ob Sie kennen, so große Früchte, die schmecken aber sehr gut. Ja, muss man warten, bis sie richtig reif sind. Ich war da sehr ausgehöhlt. Und dann Schnitte Weißbrot, so was anderes gab es da nicht. Ich war auch Kaffee. Ja, kriegt immer prima. Und meine Kinder, prima Frühstück. Und meine Kinder, die machten sich immer den Spaß. Die nahmen die Eier, morgens um 7 Uhr frühstücken wir, schlugen die auf die Motorhaube, also sauer gemacht, ich war auf die Motorhaube, ruckzuck hatte zwei Spiegeleier. Da kamen die mal an. So heiß war das morgens schon, ich war mit 34 Grad. Ich spreche von Westafrika. Westafrika ist feucht und heiß. Und da muss man sich also sehr, sehr dran gewöhnen. Naja, jedenfalls, dieser Mann, über den ich hier sprechen will, im Bereich dieser Philosophie, war der Professor Ampelen. Das war mein direkter Chef an der Universität von, ich war ja nicht Leiter des Instituts, sondern nur Leiter des Afrika-Büros. Und er war mein Chef. Mit dem kam ich prima aus, muss ich sagen. Er hat auch in Amerika studiert. Und er sagt jetzt etwas, was absolut falsch ist, was aber den großen Glauben der Afrikaner dokumentiert, wie sie entwickelt werden können. Nur durch die Weißen. Es gab einen Film, Weißer Mann kommt wieder, ein ZDF. Ja, nur durch die Weißen, und wir glauben auch dran. Und wir brauchen denen nur Geld zu geben, das selbst von ihm, ein hochintellektueller Mann. Also all die Erwachsenenbildungszentren, auch nationale Erwachsenenbildungszentren, die wir da unten gebaut haben, da kommt die nächste Revolution. Nehmen die Soldaten kommen da rein, klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das ist sehr gefährlich. Also wir hatten zwei Revolutionen mitgemacht, eine in Somalia, eine in Ghana, aber die letzte wäre mir gerade in den Kragen gegangen. Wir waren im Haus, hatten uns in diesen einen Raum, der so ganz im Zentrum des Hauses war, der konnte nicht reingeschossen werden, alle versammelt. Und wir haben da richtig zu Abend gegessen, weil ich gesagt habe, über den Zaun kommen sie nicht. Da sind meine beiden Dobermänner und der Nachtwächter, der hatte Pfeil und Bogen. Und da schießen die aber auch mit. So Pfeil da in den Rücken kriegen, ich sage, das ist auch nicht angenehm. Jedenfalls kam so eine besoffene Soldateska da an. Nachts um 12 oder 1 Uhr war eine Revolution und Krach in der ganzen Stadt. Und dann glauben die immer nicht mehr, es geht jetzt auf die Weißen. Ja. Und das ist sehr gefährlich, weil sich dann hinter diesen besoffenen Soldaten mischen sich da 200-300 Jugendliche und umlagern dann ihr Haus. Dann kommen die Soldaten an mein Haus und da ist der Nachtwächter rausgegangen und mit seinem Pfeil und Bogen hat gesagt, also der Master, das bin ich nicht mehr, ich wäre nicht da. Ja, ich wäre da in Tessalo im Sportsclub. Aber da oben hat er unglücklicherweise gesagt, da wohnte noch ein Deutscher. Sind die sofort dahin marschiert und die 200 Verrückten also auch noch hinterher und haben den Hans Schmidt, hieß der Chef der Lufthansa von Ghana, nicht mehr erschossen. Stell dir das mal vor. Also wenn der, ja, dem habe ich mein Leben zu verdanken, wenn der anders reagiert hätte, ja, hätte gesagt, der schläft da oben im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, dann wäre die da rausgekommen. Ich habe in Somalia, hatte einen Nachbarn, einen Bosch hieß der, kamen des Nachts also mehrere Räuber, wollten in unser Haus eindringen. Auf einmal höre ich, da hat der da also zwei von denen von der Mauer runtergeschossen. Aber bedauerlicherweise fielen die in mein Grundstück. Da bin ich bei der Pistole dahin gegangen, nicht mehr, habe ich gesagt, Bosch, komm her, wir müssen die jetzt aus dem Grundstück raus, sonst kommt die Polizei. Haben wir die da auf die Straße gebracht, vielleicht so 50 Meter weiter, und dann einfach liegen lassen, die waren auch tot. Und dann am nächsten Morgen waren die weg. Da fragt doch keiner nach. Da waren irgendwie die Verwandten oder so, haben die dann. Ne? Also, anderes Beispiel, ich war in Togo, kam das nachts mit einem PKW runter. Es war ein katholischer Priester bei mir, ein evangelischer Pfarrer und Erwachsene dann auch. So, da sehen wir mitten auf der Straße, es sind so Lateritstraßen, nicht also mit Tarmac, heißt das, also mit Asphalt. Und da liegt er da, ein Toter wahrscheinlich. Und da sagt der katholische Priester, der jetzt eigentlich der barmherzige Samariter sein müsste und rausgehen und ihm helfen, ja, sofort weiterfahren. Und dann ist unser Fahrer drumherum gefahren, nicht wahr, und weitergefahren, weil das ein Trick ist, ja. Machen sie auch hier in Deutschland schon oder in Spanien und so weiter. Da legt sich einer dahin und wenn sie dann kommen, lieber, dann greift er sie und seine Brüder kommen an und holen, räubern ihren im besten Falle ihr Pkw aus. Verstehen Sie? Ja, klar. Also, sie können kein trauen, selbst meine Leute von der Universität. Ich hatte denen mal einmal 10.000 Euro gegeben für eine New Year School. Das war also eine Neujahrsschule der People's Educational Association. Das ist so eine Art Volkshochschulverband. Und das hatten sich dann, weil sie nichts zu essen kriegten während der 14 Tage, die Studenten. Und dann hatte sich das, die Professoren haben sich das, die 10.000 Euro in die Tasche gesteckt und die Studenten auch wieder kein Essen. Ja? Das ist Entwicklungshilfe, wie sie lebt und lebt. The Development Aid goes first to the politicians. Das heißt, die ganze Entwicklungshilfe geht erstmal an die Politiker. Und das muss man auch verstehen, wenn ich diesen Einsatz noch sagen kann. Das muss man auch verstehen, denn wer garantiert den Staatspräsidenten, dass er weiterhin Staatspräsident ist? Nur seine Generäle. Also muss er die Generäle richtig schön briben, sagen wir. Wie heißt das? Schmieren, ja genau. Ja. Und das macht er dann mit dem 450er Mercedes, das kriegt er jeder und so weiter. Und solange er die aufhört, dieses Schmieren, dann legen sie um. Das kommt nicht von der Kolonialzeit, sondern das kommt aus der Zeit der Chiefs. Da habe ich also auch Studien darüber angestellt. Der Chief hat natürlich immer, er hatte ja kein Geld. Geld war unbekannt, sondern er hat eine Ziege gegen ein Schaf getauscht und eine Frau gegen 50 Kamele. Gibt auch ein Buch davon aus Somalia, 50 Camels for my wife, also 50 Kamele für meine Frau. Also das Geld war unbekannt. Also mussten sie, um irgendetwas von dem Chief, der auch gleichzeitig der Besitzer des ganzen Landes war, ja, also meine Farm gehört im Grunde genommen also immer noch diesem Chief. Ist leider ist gestorben. Aber das macht nichts, dann wird die eine ganz komplizierte Geschichte. Der Vater vererbt nicht seinen Kindern, sondern wenn Kinder in einer Ehe geboren werden, dann gehen sie sofort an den Onkel, das heißt den Bruder der Frau. Und der zieht sie auf. Ja. Ja. Das bedeutet auch, der Vater ist gar nicht interessiert daran, also seinen Kindern irgendetwas zu hinterlassen. Verstehen Sie? Hat dieser Professor Ampene mir mal gesagt. Das ganze Ghana, ganz Westafrika krankt daran, dass wir unseren Kindern nichts hinterlassen können. Ja. Lassen Sie mich nur noch ein paar Zahlen, also sonst sagen Sie hinterher nicht, weil er hat uns ja gar nichts von der Entwicklungshilfe, sondern nur von den Unmöglichkeiten ihrer Realisation gesagt. Also als Voraussetzung müsste man vielleicht mal sagen, dass wir 100 tote Soldaten am Hindukusch verteidigt, nimmt man die Freiheit, 17 Milliarden Euro für Auslandseinsätze in der Zwischenzeit gegeben haben und dann sollen wir gestern noch nach Mali gehen. Ich habe einen Mieter, der ist Leutnant und der macht Folgendes, der kriegt 1000 Euro, der kriegt 3000 Euro Gehalt. Und wenn er jetzt nach Afghanistan ging, da war 3-4 Monate, überweist, prima Mieter, überweist die Bundeswehr immer die Miete. Verstehen Sie? Dann kommt er wieder zurück, meldet sich sofort, ach so, jetzt wurde er vom Stabsfeldwebel zum Junker und dann kommt Leutnant, glaube ich. Ne? Zum Leutnant. Ist er Leutnant? Jetzt meldet er sich sofort nach Mali. Und in der Zwischenzeit verdiente er statt 3.000 Mark wie in Deutschland 6.000 Euro. Ja? 6.000. Jetzt geht er wieder nach Ghana, verdient wieder 6.000 Euro und kriegt dann sofort wieder, kommt aus der Regelbeförderung, sagt man da im Beamtentum, heraus und dann wird er sofort Oberleutnant. So geht das da. Ja? Und da sagen Sie oder du, wir schmieren nicht. Genauso. Wir schmieren auf eine ganz andere Weise. Und wir schmieren mit wesentlich höheren Summen als die Afrikaner. Ja? So geht das. Also um meine Farm herum geht es ein Fluss, ein Kobra heißt der. Also nicht ein Kobra, sondern ein Kobra. Und da ist Gold drin. Und von den 40 Familien habe ich da immer ein paar Goldwäsche. Ja? Und die sammeln mir, klauen natürlich auch wie die Raben, aber wenn der Chief dann, also der Häuptling, zu mir nach Deutschland kommt und bleibt dann also 2 oder 3 Tage, dann darf er laut diplomatischem Status seine Krone mitnehmen. Und in dieser Krone ist mein Gold, verstehen Sie? Yes. Ja, so geht das. Ja. Und Sie müssen auf diesem Klavier spielen können. Wenn Sie das nicht können, werden Sie gleich am Flughafen beraubt. Ja. Ich war gestern mit einem Fernsehteam da drüben, da habe ich denen gesagt, ihr wisst, dass ich kameradschaftlich bin, aber ihr tut jetzt genau am Flughafen, was ich sage. Ja? Ja gut, dann sind wir rausgegangen, sie wollten natürlich die Treppe runterstürzen, ich sehe aber, dass da ein Minister ist. Den muss ich natürlich vorlassen. Ja? Ja? Und dann gehe ich mit denen da durch und dann gebe ich dem 5 Euro und dem 5 Euro und dann marschieren wir genauso durch die Sperre und durch die Kontrolle. Ja? Und wir kamen mit unseren ganzen Koffern, zack, innerhalb von 5 Minuten war ich da draußen. Die Portugiesen, also alle Südländer, haben eine gute Kolonialpolitik betrieben, weil sie die nämlich heiraten. Und gleichzeitig haben sie was zu Hause in ihrer Familie, mit Frau. Und dann, nach 20, 30 Jahren, kommen sie wieder als Farmleiter oder so, nicht mehr nach Hause, gehen sie wieder zu ihrer italienischen Mama und beichten alles in der katholischen Kirche und die Frau da hinten, die hat nichts mehr. Das ist denen aber ziemlich egal. Ja, also in Afrika zu arbeiten, man muss auf dem Klavier spielen können, sage ich immer wieder. Ja, aber nur so ein paar Begleitsachen, die dann aber auch mit der Entwicklungshilfe zu tun haben. Asylbewerber erhielten 2011 908 Millionen Euro. Und dann sehe ich hier immer nicht mehr, dass die deutsche Entwicklungshilfe im Augenblick bei 6,3 Milliarden angekommen ist. Ich meine, immerhin Milliarden. Ja. Aber dann, ich habe Ihnen noch nicht gesagt, ich studiere noch an dem ZEF, das ist das Zentralinstitut für Entwicklungsforschung. Und da kann man frei sagen, das ist eine Universitätseinrichtung, dass die Entwicklungshilfe etwa bei 50 Milliarden liegt. Ja? Kann ich Ihnen gleich mal zeigen, wie das aussieht. Also hier habe ich mir das im Internet rausgehört, das ist alles 6,3 Milliarden, aber da machen sie nur Vereinte Nationen, 300 Millionen, dann bilaterale staatliche Zusammenarbeit, das bilaterale heißt immer von Land zu Land. Dann zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche Gruppen, das ist schon also etwas vorsichtig zu genießen. Das sind die deutschen Parteien, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die da runtergehen nach Ghana und versuchen dann sozialdemokratische oder sozialistische Parteien aufzubauen. Aber immerhin 729 Millionen, ja? Ganz schön. Dann das Bundesministerium selber, das Auswärtige Amt, kostet uns 1 Milliarde pro Jahr. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 129 Millionen. Sie haben nur etwa 110 Arbeiter, also Angestellte, Beamte. Dann kommt der Europäische Entwicklungsfonds, ist ja auch klar, nicht, dass wir da wieder richtig die Größten sind. 700 Millionen. Regionalbanken, wir müssen ja auch die korrupten Banken unterstützen. 248 Millionen. Die Weltbank wieder mit 807. Das ist alles in der Entwicklungshilfe nicht drin. Ja. Und dann kommt der größte Posten, das ist der sogenannte PIP, hört sich blöde an, das heißt aber private und public, also öffentliche Gelder, die dann gemischt werden und die machen etwa 30 Milliarden aus. Das heißt also, wenn die sagen 6,3 Milliarden, ist also gelogen. So, also das müssen Sie aber mit nach Hause nehmen, ich weiß, das ist 6,3 Milliarden ist eben die offizielle Entwicklungshilfe. Ich habe die inoffizielle hier aber auch mal aufgeschrieben, können wir mal rumgehen lassen. Jetzt kommt eine interessante Geschichte, wenn wir die Länder mal sehen. Also ich weiß definitiv, in der Zeit, wo ich in dem Laden war, hatten wir, kriegte Israel 750 Millionen pro Jahr ohne Verrechnungsnachweis. Die brauchen auch nicht zu sagen, wofür. Dann China ebenfalls 750 Millionen und Indien ebenfalls 750 Millionen. Jetzt kommen aber hier, Indien kriegt heute nur noch 250 Millionen, China 250 Millionen, da hat ja der Liebe gesagt, China kriegt nichts mehr, das dauert aber nur 3 Wochen, da hatte die Merkel ihn also bereits darauf eingeschworen. Iran, wie kann man einem Ölland 40 Millionen geben? Offizielle Zahlen. Saudi-Arabien, 6 Millionen. Das ist ein kleiner Betrag in der Entwicklungshilfe von 6,3 Milliarden, aber Saudi-Arabien, 6 Millionen, warum, wofür eigentlich? Ja. Aserbaidschan ist ein Ölland, 1,6 Millionen. Und Afrika 1.796.000, Südamerika 564.000. Und interessant ist hier auch noch Venezuela, 7 Millionen, Ölland. Schmiergeld. Ja, sicher, Schmiergeld. Brasilien, 111 Millionen, da müssen sie natürlich schon richtig schmieren, sonst geht das jetzt Brasilien. Also, Sie sehen, alles, was uns vorgesetzt ist, ist im Grunde genommen mit großer Vorsicht zu genießen und man muss nachforschen und wie ich zum Beispiel zur Universität gehe, da darf man es sagen. Das ist interessant. Ich bin zwar das Enfant terrible, sagt man, also das schreckliche Kind der Entwicklungshilfe. Die haben mich damals auch in der Zeitung fertig gemacht. Aber der Verlagsleiter hat immer gesagt, Herr Kimlo, seien Sie ruhig, Ihnen geschieht ja nichts. Wir haben heute wieder 250 Exemplare verkauft. Ja, bitte. Die ganze Welt ist verlogen. Ja? Und lass mich schließen mit einem Satz, den der von mir sehr verehrte Peter Schuller-Thue mal gesagt hat. Erschöpft sich denn die Würde des Menschen nur noch in der Vorahnung seines eigenen Untergangs? Und er meint, die weiß damit. Und so ist es auch tatsächlich. Wir sehen zu, dass die uns überrennen. Ja? Und eines Tages wird es uns so schlecht gehen, dass sie selbst abhauen. Ja? Dann verlassen sie nur noch verwüstetes Land. Dann können wir uns überlegen, wie wir auch von Deutschland wieder aufbauen.